Hallo Leute, guten Morgen. In dieser Woche es gibt sehr wichtige Fakten. Gefährdung des Klimawandels und Gefährdung der Länder, aus denen die NATO besteht. Auf der Gefährdung des Klimawandels sollten die Grundlagen für die Bearbeitung der Rohstoffe gelegt werden, damit es unsere Derivate recycelbar sind, Benzin, Turbosin und die verschiedenen Schalen. Geben Sie sauberen Energiequellen wie Sonnenenergie, Windenergie und Wasserstromenergie eine hohe Priorität. Der NATO-Gipfel ist nicht nur der befallnete Vogel der Welt. Wir glauben, dass dieses Extremismus konvertieren muss. Und ich spreche davon, seine Lebensweise zu ändern und ihn sogar verschiedenen Optionen auszuweiten, bevor er eine Auswahl hat, nicht. Bevor er hat eine Auswahl, keine hat.